MDR Kultur. Werkstatt. Herzlich willkommen zur MDR Kultur Werkstatt. Am Mikrofon begrüßt Sie Uli Wittstock. Heute blicken wir 75 Jahre zurück in die Frühzeit der DDR. Und es geht um das wohl größte Justizverbrechen der DDR, das seinerzeit auch international für Aufsehen sorgte. Dazu habe ich in Archiven recherchiert und ich habe mit Menschen gesprochen, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich war in Dresden bei der sächsischen Landesbeauftragten für die Aufarbeitung der SED-Diktatur und ich war in Waldheim, einer Kleinstadt im Mittelsächsischen. Waldheim liegt zwischen Chemnitz und Leipzig am Flüsschen Schoper. Der mittelalterliche Salzhandel führte wohl dazu, dass über der Stadt im 13. Jahrhundert eine Burg errichtet wurde. August der Starke hatte allerdings keine Verwendung mehr für das Gemäuer und wandelte es um in ein Armen- und Waisenhaus sowie in eine Zuchtanstalt. Seit 300 Jahren wird das Gebäude auch als Gefängnis benutzt. Waldheim und vor allem dieses Gefängnis sind jedoch ein wichtiger Ort der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und Waldheim ist ein Ort, an dem sich beispielhaft zeigt, dass auch die DDR erhebliche Probleme hatte, die Aufarbeitung der Nazi-Verbrechen angemessen umzusetzen. Und diese Waldheimer Prozesse zeigen aber auch, dass bereits im ersten Jahr der Gründung der DDR klar ist, dass die Arbeiter- und Bauernrepublik kein Staat ist, in dem es eine unabhängige Justiz gibt. Die Prozesse gelten als das größte Justizverbrechen der DDR, auch wegen der großen Zahl der Angeklagten, nämlich über 3.400. Fakten zu den Waldheimer Prozessen sind schnell zusammengefasst. Die Prozesse dauerten vom 21. April bis 14. Juni 1950. Beim Landgericht Chemnitz wurden aus diesem Anlass 12 große und 8 kleine Strafkammern gebildet, mit 18 Staatsanwälten, 37 Richtern und 29 Schöffen. Die meisten Prozesse fanden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Laut Abschlussbericht vom 5. Juli 1950 wurden 3.308 Urteile wie folgt ausgesprochen: Freiheitsstrafen bis 5 Jahre 14, 5 bis 15 Jahre 371, 10 bis 15 Jahre 916, 15 bis 25 Jahre 1829, lebenslänglich 146, Todesstrafe 32. Um die Vorgänge etwas genauer zu greifen, müssen wir uns erstmal das historische Umfeld klar machen. Nazi-Deutschland hat den Krieg verloren und die Alliierten stehen vor der Aufgabe, die Kriegsverbrecher vor Gericht zu stellen. In der sowjetischen Besatzungszone herrscht dabei ein besonderes Regime, die sogenannten Speziallager. Nancy Ares ist die sächsische Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Welche Rolle spielen denn die Speziallager in der sowjetischen Besatzungszone? Die Speziallager, dass es die geben sollte, das ist im Prinzip schon im Zweiten Weltkrieg die Entscheidung gefallen. Und das muss man sich so vorstellen. Die Rote Armee rückte auf Berlin vor und man wollte sozusagen das Hinterland von sogenannten feindlichen Elementen säubern. Und da wird eigentlich schon offenbar, wer in diese Lager kam. Also es waren nicht nur belastete Nazis, sondern auch Menschen, die den sowjetischen Machthabern verdächtig vorkamen, die sie als Feinde betrachteten. Und was auch ganz wichtig ist, wir haben eben mittelbelastete Menschen dort inhaftiert, also NSDAP-Mitglieder, Ortsgruppenleiter. Es kamen auch Mitglieder der SA und SS in die Lager, die sind dann aber später den Kriegsgefangenenlager überstellt worden. Hier nach Waldheim wurden also im Februar 1950 jene letzten Insassen der Lager gebracht, die noch nicht verurteilt worden waren. Es gibt hier in der Haftanstalt ein Strafvollzugsmuseum, in dem auch an die Waldheimer Prozesse erinnert wird. Ingo Niklaus ist Mitbegründer des Sächsischen Strafvollzugsmuseums und als Bediensteter hier im Strafvollzug tätig. Und Herr Niklaus, Sie sind auch in Waldheim aufgewachsen. Was wusste man denn hier von diesen Prozessen? Ich habe das ja erst nach der Wende mitbekommen, auch anhand von Besuchen in Buchenwald, wo ja eins, das war ja eins dieser Lager, wo diese Leute interniert wurden. Dieser Wald mit den Edelstahlstählen, wo die Verstorbenen verscharrt wurden. Und somit sind wir erst da an die Thematik rangeführt worden. Ja. dadurch, dass es keinen Austausch darüber gab. Also ich habe es von niemandem gehört. Ich selbst habe es nicht gewusst. Und das ist dann erst dazugekommen. Mit der Installation von dem Sächsischen Strafvollzugsmuseum, Einweihung 97, haben wir uns erst mit dieser Geschichte hier beschäftigt. Am 15. Februar 1950, also genau vor 75 Jahren, kamen dann über 3000 Häftlinge in Waldheim an. Ingo Niklaus, was weiß man über die Umstände des Transports? Ja, dieser Transport erfolgte in drei Gütertransporten. Aus Erlebnisberichten von einzelnen Menschen wurde auch gesagt, die haben sich gefühlt wie Vieh zusammengepfercht. Und die erfolgten am 10., 13. und 16. Februar, wo aus diesen drei noch vorhandenen Lagern Bautzen, Buchenwald und Sachsenhausen diese 3.442 Inhaftierten hierher kamen. Und zu dem Zeitpunkt war es so, also die Bevölkerung wusste nicht, worum es sich wirklich handelt, sondern für die waren das alles Kriegsverbrecher. Und so wurden die dann auch hier in Empfang genommen vom Personal, von der Polizei und so weiter, beschimpft und gedemütigt. Einer, der damals zu den 3.400 Häftlingen gehörte, war Heinz-Joachim Schmiedchen. Er war als 17-Jähriger in Ost-Berlin erwischt worden, weil er Plakate gegen die Zwangsvereinigung von SPD und KPD geklebt hatte. Nach brutalen Verhören durch sowjetische Vernehmer landete er im sogenannten Speziallager Hohenschönhausen. Ohne Anklage, ohne Urteil und ohne Kontakt zu Angehörigen. Er schildert seine Überstellung nach Waldheim so. Wir waren dann noch etwa 500 Personen. Wir wurden dann am 16. Februar auf diesen Appellplatz gekommen, gingen durch das Lagertor. Das war ein Tisch, an dem ein russischer Offizier stand mit einem Sack Akten. Daneben war ein deutscher Zivilist. Dem hat er etwas übergeben und ich weiß heute, ich habe es da, das sind so DIN A5-Bogen mit 5 Zeilen drauf. Und dann wurde ich von deutschen Polizisten übernommen. Und ich habe damals gemeint, und ich meine es heute noch so, man hat alle Sadisten dieser Republik zusammengekarrt, um uns da zu empfangen. Aber wenn man anschließend dann liest, was Russen gesagt haben, wen sie da ausliefern, Kriegsverbrecher und Nazi-Aktivisten und sowas alles, und dann habe ich auch wieder ein gewisses Verständnis. Wir sind dann an einem Zug nach Waldheim gekarrt worden. Wir wurden rückwärts in dieses seitliche Tor reingefahren und sind dann dort durch ein Kordon von Volkspolizisten gegangen, die mit Maschinenpistolen im Anschlag, mit Hunden standen und uns angeschrien haben, wir sollten schnell gehen. Und wir hatten ja eine ganze Menge Leute dabei, die kaum einen Fuß vor den anderen bewegen konnten. Natürlich wusste auch die SED, dass sich die Prozesse in Waldheim nicht verbergen ließen bei mehr als 3000 Betroffenen. Es gab ja nicht nur die Einwohner vor Ort, sondern auch viele Angehörige. Außerdem berichtete auch der Westen. Der Kalte Krieg hatte ja längst begonnen. Deshalb wurden ab Juni 1950 wenige Prozesse öffentlichkeitswirksam inszeniert. Im Rathaussaal von Waldheim vor ausgewähltem Publikum. In den Rundfunkarchiven sind einige Aufnahmen aus der damaligen Zeit erhalten geblieben. Zum Auftakt berichtete der Mitteldeutsche Rundfunk damals wie folgt. Wir melden uns aus der kleinen sächsischen Stadt Waldheim. Hier wird in diesen Tagen und Wochen vor der Bevölkerung eine Reihe von Prozessen verhandelt gegen solche Menschen, die während der Nazizeit sich Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu Schulden kommen ließen. Frau Staatsanwältin Kühne, wollen Sie unseren Hörern kurz einmal mitteilen, was diese Prozessreihe für eine Bedeutung hat? Ja, durch Beschluss der Regierung der UdSSR sind alle ehemaligen unter sowjetischer Kontrolle stehenden Internierungslager in Deutschland im Januar dieses Jahres aufgelöst worden. Dem Ministerium des Innern der Deutschen Demokratischen Republik sind ein Teil, und zwar ca. 3000 Menschen zur Aburteilung übergeben wurden, denen man eine große Schuld zur Last legen muss. Sie haben Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Die Regierung der Sowjetunion hat einen Gnadenakt erwiesen, den Menschen gegenüber, die eine geringere Schuld trifft. Diese sind zur Entlassung gekommen und zu ihren Angehörigen zurückgekehrt. Die Aufgabe der demokratischen Justiz ist es jetzt, die Menschen, die heute als Beschuldigte vor uns stehen, einer gerechten Bestrafung zuzuführen. In die Prozesse war die SED von Anfang an eingebunden. Aus einer Vorbesprechung wird der SED-Politiker und Ulbricht-Vertraute Gustav Röbelen wie folgt zitiert. Die Urteile müssen gerecht, jedoch hart sein. Sie dürfen keinesfalls niedriger ausfallen als die Urteile, die unsere Freunde bei gleichen Tatbeständen ausgeworfen hätten. Nancy Ares, sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Vor welchen Herausforderungen stand denn die SED-Führung? Die DDR-Führung ist ja selber auf Moskau zugegangen mit der Bitte, sozusagen die Lager aufzulösen. 1949 wurde ja die DDR gegründet und da wollte man sich ja auch als souveräner Staat beweisen und hatte es natürlich nicht gut gefunden, wenn da sowjetische Straflager im eigenen Land sind. Und da gab es dann sozusagen diesen Kompromiss, dass diejenigen, die verurteilt dort im Speziallager saßen, dass die dem DDR-Strafvollzug übergeben wurden. Das wird ja auch oft vergessen, dass viele Speziallagerinsassen bis 1956 in den DDR-Gefängnissen saßen. Aber eben ein Teil der Menschen hatte ja immer noch kein Urteil. Das waren die sogenannten Internierten. Und die wollte man jetzt sozusagen aburteilen. Und die große Herausforderung im Prinzip für die SED war, die kannten ja die Situation in den Lagern, die wussten ja auch zum Teil, dass da völlig unschuldig Menschen da drin saßen. Aber wie geht man damit um, sozusagen im Nachhinein diese Urteils- oder diese Internierungspraxis der Sowjets, also des großen Bruders, zu verurteilen, indem man die Leute freispricht? Und also nun waren sie gezwungen, Verfahren zu entwickeln, die eigentlich ein Stück weit diesen sowjetischen Militärtribunalen irgendwie ähnelten, damit sozusagen Moskau sagen konnte, ach ja, auf die DDR können wir uns verlassen, die haben eine sogenannte klassenbewusste Justiz. Diese Waldheimer Prozesse waren also eine Nagelprobe für die SED und auch für die DDR-Justiz, wo sie sich beweisen konnte und auch musste. Weswegen es ja auch nicht wundert, dass Ulbricht persönlich da groß engagiert war, oder? Ja, genau. Also die wollten sich auch von Anfang an auch gut informieren lassen. Und es gab ja auch in der DDR, gab es ja da auch unter den Juristen ein Stück weit Widerstand, die das auch, glaube ich, lieber anders gemacht hätten. Und da kommt ja auch nicht von ungefähr, dass man diejenigen Richter und Staatsanwälte, die dort aktiv waren, die hat man ja ganz bewusst vorher ausgesucht. Das waren ja nicht irgendwelche Juristen, sondern man hat schon gesucht, wen man dort einsetzen kann und wer sozusagen politisch verlässlich ist und wo man der Meinung war, ja, auf den können wir uns verlassen. Und trotzdem hat es ja auch Leute gegeben, die da aber eine andere Meinung hatten oder nicht ganz auf Linie waren. Zugleich stellte sich ja auch die Frage, wie man mit den Funktionsträgern der Nazizeit umgehen wollte. Vor allem bei der Polizei, aber auch beim Militär war man ja angewiesen, das Personal zu übernehmen, da es ja dazu kaum Alternativen gab. Auch in anderen Bereichen nutzte man das Wissen ehemaliger NS-Funktionsträger. Bereits 4 Wochen nach Gründung der DDR wurde ein Gesetz über Sühnemaßnahmen und zur Gewährung staatsbürgerlicher Rechte für ehemalige Mitglieder und Anhänger der Nazi-Partei erlassen. Das Zentralorgan der SED Neues Deutschland titelte auf Seite 1 »Wir reichen euch die Hände«. Und dann, ein Vierteljahr später, werden 3.400 Menschen nach Waldheim überstellt. Staatsanwältin Kühne erklärte das Verfahren den damaligen Hörerinnen und Hörern des Mitteldeutschen Rundfunks so. Es ist die Aufgabe der neuen Justiz, den einzelnen Menschen, der dabei vor uns steht, einer gerechten Strafbestrafung nach seiner Schuld zuzuführen. Die Bedeutung der Aburteilung dieser Kriegs- und Nazi-Verbrecher, dieser Verbrecher gegen die Menschlichkeit, besteht vor allem darin, dass wir mit diesem Schlussstrich, der wohl damit gezogen wird unter diesen Akt, beweisen werden, dass wir auch als Justiz gewillt sind, den Frieden in Deutschland und darüber hinaus in der gesamten Welt sichern zu helfen. Einen Schlussstrich ziehen, das ist eine verräterische Vokabel. Einerseits gehörte es zu den Gründungserzählungen der SED, konsequent antifaschistisch zu sein. Andererseits gab es im Jahr 1951 rund 160.000 ehemalige NSDAP-Mitglieder in der SED. Aber anders als im Westen setzte die SED in der Rechtsprechung nicht auf die Richter der NS-Zeit. Ganz im Gegenteil. Einige der Angeklagten in Waldheim waren selbst NS-Richter gewesen. Herr Niklaus, Sie haben ja hier in der Haftanstalt Waldheim die Ausstellung zu diesem Thema mitgestaltet. Da stellt sich natürlich die Frage, woher kam denn dieses neue Justizpersonal? In der Vorbereitung für diese Waldheimer Prozesse gab es ein Organisationskomitee, was gebildet wurde, was das geregelt hat. Also das Landgericht Chemnitz hat extra für diesen Anlass 12 große und 8 kleine Strafkammern gebildet. Mit den 18 Staatsanwälten, 37 Richtern, 29 Schöffen. Und diese Leute wurden im Endeffekt rekrutiert aus einem Pool von ausgebildeten Volksrichtern. Also es hat 1946 begonnen, dass in Kurzlehrgängen Menschen zu Volksrichtern ausgebildet wurden. Eine beratende Tätigkeit zum Beispiel hatte auch die Hilde Benjamin, das war ja die erste Justizministerin von der DDR. Und selbst die Verteidiger, die da mitgewirkt haben, sofern welche zugelassen waren bei den Prozessen, waren von der Staatsführung abkommandierte Staatsanwälte. Also, so wie es nach dem Krieg in der DDR sogenannte Neulehrer gab, man würde heute von Quereinsteigern sprechen, so gab es auch in der Justiz solche Quereinsteiger. Frau Ares, sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, wie muss man sich die Prozesse vorstellen? Ja, also es gab sozusagen die Volksrichter und die Volksstaatsanwälte. Das hört sich natürlich aus unserer heutigen Perspektive fast ein bisschen lustig an. Aber ich habe immer so ein bisschen ein Problem, mich darüber lustig zu machen, weil ich doch dieses Eintreten für einen Cut in der Justiz eigentlich sehr wichtig finde, weil in der Altbundesrepublik gab es überhaupt gar keine Aufarbeitung dieses Richterwesens. Und dann finde ich es schon fast ehrenwert, aber natürlich war der Sachverstand relativ gering. Wir wissen ja auch, dass es, weiß ich nicht, irgendwelche Handwerksmeister plötzlich dann Richter wurden, irgendwelche Lehrlinge, ja. Aber dessen ungeachtet, also der Ablauf natürlich entsprach überhaupt keinen juristischen Kriterien. Im Prinzip muss man sich das so vorstellen, dass die Angeklagten, die haben von den sowjetischen Vollzugsorganen, da hat jeder irgendwie so eine Seite beschrieben, mitbekommen, was das Delikt gewesen sein soll. Und diese Seite, mehr oder weniger, war die Grundlage für die Verurteilung. Also es war in den wenigsten Fällen, dass es noch eine zusätzliche Ermittlung gab, um zu ermitteln, ob nun derjenige tatsächlich schuldig war oder nicht. Und er hatte halt auch überhaupt gar keine Möglichkeit, irgendwie einen Verteidiger zu Rate zu ziehen und dass sie eben auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit geheim stattfinden, spricht eben auch nicht für rechtsstaatliche Gegebenheiten. Ja, also und ein zweiter Punkt ist, diese Prozesse, von denen wir reden, das sind ja irgendwie 3.300 ungefähr gewesen. Dafür waren 8 Wochen Zeit, also die fanden so gut wie im 20-Minuten-Takt statt, ja. Also es war auch gar keine Zeit für jeden einzelnen Fall. Also wenn man das mal runterdekliniert, bei manchen gab es nicht mal 20 Minuten, die waren nach 5 Minuten abgeurteilt und im Endeffekt standen auch schon vorher die Strafen fest. Es war ganz klar, dass man an dieser sowjetischen Verurteilungspraxis dranbleiben sollte. Es gab auch keinen einzigen Freispruch. Ich glaube, 5 Leute haben weniger als 5 Jahre bekommen, aber die anderen wurden zu 15 Jahren verurteilt, zu 10 Jahren. Es gab ja auch Todesurteile, ne? Also eine unheimlich harte Bestrafungspraxis. Also 3.400 Angeklagte und meist nicht viel mehr als ein paar Zettel der sowjetischen Militäradministration als Grundlage. Keine Verteidigung und keine Zeugenbefragung. Von einem rechtsstaatlichen Verfahren kann da eigentlich keine Rede sein. Das bestätigt auch Hans-Joachim Schmiedchen, der ja wegen seiner Plakate gegen die SPD-KPD-Zwangsvereinigung festgenommen wurde. Er hat vor 20 Jahren seine Erinnerungen bei einer Veranstaltung der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur deutlich gemacht. Es begann dann Vernehmung. Ich wurde von einem Polizeischüler vernommen. Dieser Polizeischüler hat mir dann am Ende dieser Vernehmung gesagt, wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was Sie sagen, dann freuen Sie sich über den Sommer in Freiheit. Der Erfolg war der, dass ich dann am 11. Mai eine Anklageschrift bekam, auf der stand oben Verbrecher. Und ich muss sagen, das hat mich schon irgendwie irritiert. Ich wusste, dass man in Nürnberg Hauptverbrecher hatte. Und ich war jetzt Verbrecher. Ich bin also dann, also am 10. Mai abends habe ich eine halbe Stunde diese Anklageschrift bekommen, bin dann am 11. Mai in dieses Haftkrankenhaus gekarrt worden, geschlossen mit Handschellen. Kam dann in einen Raum rein, in dem das Gericht saß, drei Personen und der Staatsanwalt und die Protokollantin. Und ich habe dann meine Personalien angegeben, es fiel gar niemand etwas auf eigentlich. Und der Staatsanwalt fing dann an zu reden und hat dann von einem ganz anderen Menschen gesprochen. Er sprach von einem Menschen, der mindestens 20 Jahre älter war als ich, der aus Sachsen stammte und zwei Kinder hatte. Ich bemühte mich, da zwischen zu reden, das durfte ich aber nicht. Und der Richter hat mich dann gefragt, was ich denn wollte. Und ich habe ihm gesagt, ich bin aber nicht der, über den Sie hier heute verhandeln. Der Wachmeister wurde gerufen, hat mich geschlossen und ich kam in den gleichen Raum zurück, in dem ich schon zwei Tage gelegen hatte. Und nach 4 Wochen bekam ich eine neue Anklageschrift. Ich habe dort wieder alles vorgetragen. Der Staatsanwalt Jürgen hat mir dann gesagt, was ich ein Verbrecher wäre. Und ich weiß noch wie heute, er hat dann als Hauptverbrecher 12 Jahre gefordert. Auch das habe ich handschriftlich da. Und nach 5 Minuten bin ich wieder rein und dann bekam ich 10 Jahre als Verbrecher. Soweit also Heinz-Joachim Schmiedchen. Von Rechtsstaatlichkeit kann man da keinesfalls sprechen. Herr Ingo Niklaus, Sie sind ja Justizvollzugsbeamter und haben aktiv an dem Aufbau des Museums hier in Waldheim mitgearbeitet. Aus Ihrer Sicht, sind solche Berichte, wie wir sie eben gehört haben, Sonderfälle? Oder kann man sagen, dass die meisten Urteile auf diese Art und Weise zustande kamen? Also mir ist der Fall bekannt, dass er verwechselt wurde mit einem 20 Jahre älteren Mann. Ist durchaus möglich gewesen, weil, wie gesagt, es gab ca. 3.300 Verhandlungen und die hatten pro Tag 142 Verhandlungen angesetzt. Die Leute mussten auch immer aus der Stammanstalt Waldheim in das ehemalige Frauengefängnis gefahren werden. Und bei der Belegungszahl ist es durchaus, denke ich mal, denkbar, dass da Leute auch dorthin gefahren wurden, die da nicht mit den Normen übereinstimmen. Nun ist die DDR gerade mal ein halbes Jahr alt, als hier in Waldheim die Prozesse losgehen. Frau Ares, sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Zeigt sich denn hier ein System oder ist das auch schlichte Überforderung der Beteiligten? Natürlich, die Häftlinge, die kamen ja im Februar, März nach Waldheim. Man muss sich das vorstellen, das ist eine Strafanstalt, die ist ungefähr für 1.000 Menschen ausgelegt. Die war ja aber auch vorher nicht leer. Also, und dann kommen plötzlich 3.400 noch dazu. Also allein dieser Vollzug war sehr, sehr schwierig, schon über 2 Monate. Dann muss man sagen, die Häftlinge, ich habe früher sogar noch einige gekannt von denen, die hatten große Hoffnung, dass jetzt nun endlich die Deutschen sich das mal angucken werden und sehen, ach ja, was die Sowjets alles falsch gemacht haben. Also sprich, sie mussten auch dieser Erwartung irgendwie gerecht werden, der sie natürlich überhaupt nicht gerecht geworden sind. Und dann natürlich zu einem Zeitpunkt, wo ja die Justiz gerade erst aufgebaut wurde, also diese Richterlehrgänge, die kamen ja gerade in Gang. Also man musste sozusagen ganz viele Dinge parallel tun. Ja, man hat die Leute ausgebildet, dann sollten sie gleichzeitig schon Recht sprechen, was sie eigentlich ja gar nicht konnten. Und klar, aber dennoch war es eben der SED-Führung sehr wichtig, da Stärke zu beweisen. Und da hat sie eben aus meiner Sicht die Stärke bewiesen, indem rigoros eben agiert wurde und man gar nicht auf die Komplexität jedes einzelnen Falls gucken konnte und vor allen Dingen gucken wollte. Allerdings sollte der demokratische Schein gewahrt werden, sowohl international wie auch nach innen. Deshalb gab es ja 10 Verfahren, bei denen öffentlich verhandelt wurde, im Rathaus von Waldheim. Herr Niklaus, wie unterscheiden sich diese Verfahren von den anderen? Das Rathaus befindet sich vielleicht 200 Meter Luftlinie auf dem Obermarkt, wo, ich sag's mal, vorgegaukelt werden sollte, dass die ganzen Waldheimer Prozesse so stattgefunden haben. Also es war schon die erste Lüge in dieser neuen Gesellschaft. Es wurden Leute rausgefiltert, wo man wirklich viele konkrete Sachen zugrunde legen hatte, wo es auch wirklich Verteidiger gab und so weiter. Also das waren ja 10 Menschen und die endeten ja meistens alle die Prozesse mit Todesstrafe oder langjährige Zuchthausstrafe. Und das sind halt solche Leute wie Martin Bayerlein, der war bei der Kriminalpolizei und von 40 bis 44 Kommandeur der Sicherheitspolizei in Krakau. Ihm wurden Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt. Es war ein Lagerkommandant, stellvertretender KZ Hohenstein dabei. Oder auch zum Beispiel bekannter Bürgermeister von Chemnitz, der dann auch Oberbürgermeister wurde 1938. Er hatte unter anderem den Judenpranger eingeführt, wo als auch Sympathisanten des NS-Regimes Juden anprangern konnten, öffentlich und denunzieren. Und natürlich ging es auch um die große Erzählung vom ideologischen Neuanfang, Antifaschismus als Staatsdoktrin. Es wundert also nicht, dass breit über die Prozesse berichtet wurde. Hören wir einen Ausschnitt aus einer Reportage des Mitteldeutschen Rundfunks. Die Verhandlungen werden durchgeführt von der Großen Strafkammer des Landgerichtes Chemnitz. Und Sie, Herr Vorsitzender Zieder, haben heute einen dieser Fälle behandelt. Und wenn wir richtig orientiert sind, war es der ehemalige Kriminalsekretär Alfred Schulz, der mit einem Komplizen Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben soll. Ja, das ist richtig. Der Alfred Schulz war Kriminalsekretär in Meißen und hat in den letzten Kriegstagen, nämlich im März und im April des Jahres 1945, auf Befehl der Gestapo noch eine Reihe von Tötungen an ausländischen Zwangsarbeitern durchgeführt, die geringfügige Vergehen, die sie aufgrund ihrer Not wegen begangen hatten. Es handelte sich da zum Teil um Ansichtnahme von Brot, begangen hatten. Der Angeklagte hat auf dem Hofe des Krematoriums in Meißen gemeinsam mit seinem Komplizen gewohnt, an einer ganzen Reihe von Erschießungen teilgenommen und sie selber durchgeführt, die so vor sich gingen, dass die Delinquenten an der Wand eine Schuppensaufstellung nehmen mussten und der Angeklagte wie sein Komplize diese Menschen durch Genickschuss aus etwa 10 cm Entfernung getötet hat. Unsere Hörer werden sich dafür interessieren, ob der Angeklagte, überhaupt alle Angeklagten, einen ordentlichen Rechtsschutz genießen. Der Angeklagte hatte einen ordentlichen Verteidiger. Es war der Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Jäckel, der seine Aufgabe so gut wahrgenommen hat, wie es ihm anhand des vorhandenen Belastungsmaterials möglich gewesen war. Er hat aber dennoch mit seiner Verteidigung einigen Erfolg, man kann sogar sagen höchst beachtlichen Erfolg erringen können. Denn die Strafe, zu der der Angeklagte verurteilt wurde, war in Anbetracht des Vorgefallenen eine verhältnismäßig milde. Er wurde nur zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilt. Und zwar deswegen, weil das Gericht in Rechnung stellte, dass der Angeklagte, der sein Leben lang Soldat gewesen war, er war noch 1919 Soldat und beteiligte sich an irgendwelchen Kämpfen außerhalb Deutschlands, nur gewohnt war, Befehlen zu gehorchen und der selber jeder Gefühlsregung bar und bloß war. Liebe Hörer, ab morgen werden die Mikrofone des Mitteldeutschen Rundfunks im Verhandlungsraum des Großen Rathauses zu Waldheim stehen. Wir berichten Ihnen laufend über die Verhandlungen hier in Waldheim. Sie hören die MDR-Kulturwerkstatt, der Mikrofonist Uli Wittstock. Unser Thema heute sind die Waldheim-Prozesse. Dazu war ich in Dresden bei der Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur sowie in Waldheim im Justizvollzug. Hier gibt es einen Raum, an dem an diese Prozesse erinnert wird. Also, in den öffentlichen Verhandlungen stehen Menschen vor Gericht, die tatsächlich in der Nazizeit schuldig geworden sind. Frau Ahres, Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, weiß man eigentlich, auf wie viele der Verurteilten das zutrifft? Wenn wir über die 3.400 sprechen, war der Anteil der hochbelasteten Nazis eher gering, aber mir ist es auch wichtig zu betonen, weil das ja oft in der Diskussion wird nur von unschuldigen Opfern gesprochen und im Zuge, also schaut man auf die Praxis, wie mit ihnen umgegangen wurde, dann sind das natürlich Opfer einer willkürlichen Strafjustiz, aber sie waren natürlich im NS-Apparat, gab es einige, es gab KZ-Aufseher, es gab auch Juristen, die an Todesurteilen beteiligt waren, es gab Gestapo-Menschen, die ganz gewalttätig gegen andere vorgegangen sind. Also es gab unter diesen Verurteilten und auch unter diesen Todesurteilen wirklich hochbelastete Menschen. Aber aus meiner Sicht war es eher die Minderheit. Und man könnte fast sagen, dass es auch so ein Stück weit irgendwie ein Beifang war oder dass es wahrscheinlich einfach ein Querschnitt der damaligen deutschen Gesellschaft war. Ja? Also es war nicht sozusagen die Ermittlungstätigkeit der sowjetischen Behörden, die diese Menschen nun herauskristallisiert hatten und genau deshalb festgesetzt hatten, sondern sie haben Menschen festgesetzt und dann hat sich im Endeffekt ergeben, ach ja, der war ja dann auch, hatte das und das gemacht. Ja? Und ich will das nicht kleinreden. Es gab da natürlich hochbelastete Nazitäter, aber mir ist auch wichtig, immer zu beurteilen, auch ein hochbelasteter Nazitäter hat einen fairen Prozess verdient. Ja, und das waren eben die ganzen Prozesse überhaupt nicht. Nun kommen wir zu einem besonders dunklen Kapitel der Prozesse, nämlich zu den Todesurteilen. Insgesamt wurden 33 Todesstrafen verhängt, 24 davon wurden hier in Waldheim vollstreckt. Es gibt gerade zu diesem Thema viele Gerüchte und widersprüchliche Erzählungen. Herr Niklaus, was ist denn konkret bekannt? Ja, die zum Tode Verurteilten hatten die Möglichkeit, Gnadengesuche einzureichen. Bis auf einen Gefangenen haben das auch alle getan. Es wurden 5 Mann begnadigt, einer ist kurz vor der Hinrichtung gestorben und einer wurde ins Ausland abgeschoben, weil er ausländischer Staatsbürger war. Und die verbliebenen 24 wurden dann in der Nacht vom 3. zum 4. November im Haus 1 im Keller hingerichtet. Also das weiß man, wo es stattgefunden hat. Wenn man sich dort, aber man weiß halt nicht, wie es genau stattgefunden hat. Das reicht von Giftspritze bis Erhängen. Also wir haben Dokumente, wo das minutiös, das hat 1.40 Uhr angefangen, ging bis 5.30 Uhr, bis die 24 dort im Minutentakt erhängt wurden. Wir wissen, welche Vergünstigung die Teilnehmenden hatten. Es gibt eine Liste, wo alle eine Schweigepflicht unterschreiben mussten. Und es hat auch bis zum Tod des letzten Mitwirkenden keiner darüber geredet. Und diese Leichen wurden dann in der Nacht noch nach Döbeln ins Krematorium geschafft zum Verbrennen. Und die Urnen von diesen Verbrannten haben dann 8 Jahre auf dem Dachboden vom Haftkrankenhaus gestanden, bis sie dann in der Massengrab in Döbeln beigesetzt wurden. Das liegen sie heute noch. Zu den Hingerichteten zählen unter anderem auch KZ-Kommandanten, aber auch mehrere NS-Richter und Staatsanwälte. Aber es gibt auch Verurteilte, die auch nach damaligen Maßstäben deutlich weniger belastet waren. Der Jurist Bernd Witthöft hat in seiner Dissertation an der Universität Wien sich mit den Todesurteilen in Waldheim näher beschäftigt. Bei den Urteilen spielte der persönliche Grad der Schuld nicht die ausschlaggebende Rolle, so das Fazit. Das zeigt der Fall Kuno Schneider, den der Jurist aus vorhandenen Akten rekonstruiert hat. Zusammengefasst passierte damals Folgendes. Kuno Schneider war Mitglied der NSDAP sowie der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt. Er trat im Mai 1933 ein, also kurz nach der Machtergreifung der Nazis, und blieb bis zum bitteren Ende am 8. Mai 1945 Parteimitglied. Schneider betrieb ein Lebensmittelgeschäft in Zellamelis. Ende 1943 bekam er ein aus seiner Sicht unmoralisches Angebot. 2 Männer kontaktierten ihn mit der Bitte, ihnen Lebensmittelkarten zu überlassen. Einer der beiden war Buchdrucker und wollte diese Lebensmittelkarten fälschen. Schneider lehnte ab und erstattete Anzeige, zunächst beim Oberbürgermeister, dann bei der Gestapo. Die beiden Männer waren ehemalige Mitglieder der KPD. Wegen dieser Anzeige wurden die beiden Kommunisten verhaftet. Es kam gegen Ende 1944 zu einem Prozess vor einem SS-Gericht, in dem Schneider als Zeuge aussagte. Die Angeklagten wurden zum Tode verurteilt und hingerichtet. Ein weiterer Mitangeklagter, ehemaliger Kommunist, erhielt eine hohe Zuchthausstrafe. Sechs Jahre später stand nun Kuno Schneider selber vor Gericht. Die Waldheimer Richter waren der Ansicht, dass die beiden KPD-Mitglieder wegen der Anzeige Schneiders zum Tode verurteilt wurden. Schneider entgegnete, die Todesurteile seien nicht aufgrund seiner Zeugenaussage erfolgt, sondern weil die Gestapo bei den Männern Waffen gefunden hätten. Das aber, so die Richter, entlaste den Angeklagten nicht. Denn bis zur Anzeigeerstattung hätten sich die Angeklagten auf freiem Fuße befunden. Der Angeklagte habe sich der Planung und Ausführung eines Verbrechens gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht. Schneider wurde zum Tode verurteilt und legte Revision ein. Er begründete seine Revision damit, das Gericht hätte zu Unrecht die von ihm gestellten Beweisanträge als unerheblich abgelehnt. Das Landgericht in Dresden bestätigte jedoch das Todesurteil und Kuno Schneider wurde hingerichtet. Insgesamt, so das Fazit des Juristen Bernd Wiethöft, handelte es sich bei allen Todesurteilen um Willkürurteile. Aber wenn man sich das Material genauer ansieht, dann kann man einen weiteren Eindruck gewinnen. Frau Ares, inwieweit ging es denn auch um Rache? Bei den Schuldsprüchen oder so spielte das eher nicht so eine große Rolle. Ich würde dann eher von dem Begriff der Abschreckung wählen wollen. Also, dass man sich auch als robuste Staatsmacht zeigt, dass man klar macht, wir können hart aburteilen und bei uns gibt es keinen Widerstand. Wobei man ja auch immer sagen muss, dass in der DDR-Propaganda das ja alles NS-Verbrecher waren, ja. Also es gab ja dann eben gerade in der späteren Zeit auch Menschen, die Widerstand gegen die sowjetische Besatzungsmacht geleistet haben. Und das wurde ja nie erwähnt. Ne? Das waren ja alles nur Nazi-Verbrecher und Kriegsverbrecher. Nach den Prozessen, bei denen ja hohe Haftstrafen verurteilt wurden, änderte sich für die Verurteilten erstmal nichts. Herr Niklaus, hier im Strafvollzugsmuseum Waldheim, wie muss man sich denn die Situation der Häftlinge vorstellen? Ja, also für diese Waldheimer Prozesse wurden ja die 2000 Gefangenen erstmal in andere bisherigen Gefangenen in andere Anstalten verlegt, sodass die 3442 hier blieben. 400 wurden nach Brandenburg verlegt und der Rest ist meines Erkenntnis nach hier geblieben. Aber es ging ja weiter, die Waldheimer Prozesse, wo die beendet wurden, wurden die ja nicht anerkannt von der BRD und so weiter, sodass es schon ziemlich zeitnah zu den ersten Entlassungen kam. Also 1950 zum ersten Jahrestag der DDR wurden zum Beispiel 23 Insassen freigelassen. Die Situation war gravierend. Wenn man die Örtlichkeiten hier kennt, also es geht ja nicht nur um schlechte Verpflegung, Hygiene. Wasser war sehr knapp in Waldheim. Jeder Gefangene hatte 1 bis 1,5 Liter Wasser zur Verfügung zum Waschen. Unterernährung, Schwäche, TBC waren an der Tagesordnung. Es gab zum Beispiel keine Matratzen für die Gefangenen, die hatten Schlafsäcke. Holzschuhe gab es hier nur, zum Besuch durften sie mal Lederschuhe anziehen. Und wie gesagt, die Örtlichkeiten, die waren ja untergebracht in deinem Zellenhaus überwiegend, die sogenannte Bremen oder auch Feldherrnhalle genannt. Und was heute Einzelhafträume sind, war dort mit 5 Gefangenen belegt. Und wir reden davon, dass dort auch kein WC vorhanden war. Dort standen Kübel. Es wurde dann immer abgekübelt früh, also 5 Mann in einem Einzelhaftraum, die diese Orttoilette benutzen mussten. Und da kann man sich vorstellen, wie die Bedingungen waren. Ja. Der Westen hatte sowohl die Prozesse verfolgt, wie auch die allgemeine Situation hier in Waldheim. Es ist kalter Krieg und es geht auch um den Wettkampf der Ideologien. So wie in der früheren DDR das Radio eine wichtige Rolle spielt, so gilt das auch für den RIAS in West-Berlin. Dort sprach Jürgen Gerol, der als Mitglied der Arbeiterjugend Die Falken verhaftet wurde, über seine Hafterfahrungen in Waldheim. Die Häftlinge sind unter den allerschlechtesten sanitären und wohnungsmäßigen Bedingungen untergebracht, die sich ganz automatisch aus der dreifachen Überbelegung der Anstalt ergeben. Waldheim hatte früher eine Kapazität von 1 bis 2000. Das bedeutet, dass also in einer Einmannzelle wie viele Mann untergebracht sind? Das ist im neuen Zellenhaus zum Beispiel so, dass in einer Einmannzelle bis zu 7 Häftlingen Platz finden müssen. Wie sind die hygienischen Verhältnisse? Die hygienischen Verhältnisse sind durch die totale Wassernot in Waldheim erschreckend schlecht, sodass im Sommer kaum die Möglichkeit bestand, sich ausreichend zu waschen. Wir durften im Mai dieses Jahres das letzte Mal baden und dann jetzt erst wieder im November bei meiner Entlassung. Und wie sieht die Verpflegung aus? Die Verpflegung in Waldheim ist denkbar schlecht. Es ist allerdings durch die Initiative des Herrn Bischof Dibelius eine kleine Änderung eingetreten, insofern als verschiedene Rationen etwas erhöht worden sind. Aber die wesentliche Grundlage der Häftlingsverpflegung bleibt immer das monatliche Paket, das wir in Form von 6 Pfund von unseren Angehörigen mit Hilfe der Freunde in Westdeutschland erhalten dürfen. Wie ist die Behandlung der Häftlinge? Die Behandlung der Häftlinge in Waldheim ist nicht geschlagen worden. Während uns das aus anderen Anstalten durch Augenzeuge allerdings bekannt ist, die Behandlung der Häftlinge geschieht auf rein militärischer Grundlage. Wir haben in Waldheim Unterführer vom Dienst, wir haben Offiziere, die ihre Beamten dauernd kontrollieren und sie immer dazu anhalten, uns so streng und so schlecht wie möglich zu behandeln. Soweit Jürgen Gerold, der als Mitglied der Arbeiterjugend Die Falken verhaftet wurde, über seine Hafterfahrung in Waldheim, über die er nach seiner Entlassung vom RIAS befragt wurde. So dramatisch die Situation für die Häftlinge ist, so schwierig ist aber auch die Situation für die SED-Führung. Denn die Prozesse sorgen international für scharfe Kritik. Thomas Mann, ein in Ost und West geachteter Gegner der Nazis, schreibt persönlich an Walter Ulbricht: Die Waldheim-Prozesse entsprechen ganz im wildesten Stil des Narzissmus und seiner Volksgerichte. Es seien Blutgerichte, so Thomas Mann. Nancy Ares, sächsische Landesbeauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Es gab aber auch innerhalb der DDR-Staatsführung Streit. Naja, in der Staatsführung weiß ich nicht, aber es gab in den Blockparteien, also zum Beispiel Otto Nuschke, der war ja Vorsitzender der CDU, der hat Kritik geäußert. Oder auch Brandt, Staatssekretär, der ist ja dann selber später inhaftiert worden. Die einfach auch gesehen haben, kam ja auch aus dem juristischen Bereich, dass das einfach keine rechtsstaatlichen Prozesse waren und dass einem das möglicherweise später auf die Füße fallen kann, weil einfach die Legitimation als junge DDR und man in eine neue Zukunft geht, damit ja sofort eingerissen wird. Ja, man hat ja dann, ist ja eigentlich ideologisch schon gleich verdorben. Ich glaube, darauf wollten die einfach aufmerksam machen. So heimlich, wie die Urteile gefällt wurden, so heimlich wurden sie nachher auch wieder außer Kraft gesetzt. Herr Niklaus, es wurden ja zunehmend Menschen entlassen, aber es starben auch viele in Haft. Ja, es gibt dazu die unterschiedlichsten Quellen, aber in der Zeit von 1950 bis 1956 sind zwischen 457 und 713 Gefangene verstorben. Der letzte Gefangene ist 1965 verstorben. Das war ein zum lebenslänglich verurteilter Gefangener. Viele gingen in den Westen, andere blieben in der DDR. Und obwohl tausende Menschen betroffen waren, spielten die Prozesse in den folgenden Jahrzehnten kaum eine Rolle. Der 17. Juni ist da deutlich mehr in der Erinnerung. Nancy Ares, aus Ihrer Sicht als sächsische Opferbeauftragte, woran liegt das? Na, ich glaube, weil die Propaganda sehr wirkungsmächtig war, dass das alles eben Kriegs- und Nazi-Verbrecher waren. Und man darf ja nicht vergessen, wir sprechen von 3.400 Menschen. Aber öffentlich gab es ja nur 10 Schauprozesse. Also diese, sozusagen dieser ganze Eisberg unter der Spitze, also der, was da unter dem Wasser ist, war ja für die Öffentlichkeit gar nicht sichtbar. Also da gab es eben diese wenigen Prozesse, die im Rathaussaal in Waldheim stattfanden, die anderen vielen Prozesse im 10- oder 20-Minuten-Takt fanden ja im Haftkrankenhaus statt, also weggeschlossen von der Öffentlichkeit. Und diese Debatte darüber, ich glaube, das wurde in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen. Und im Endeffekt waren ja auch diese Speziallager, die werden ja oft auch Schweigelager genannt, weil ja den Insassen total eingebläut wurde, dass sie darüber nie zu sprechen haben. Und wir haben ja in der DDR Erinnerung auch von den ehemaligen Insassen, ist das ja tatsächlich so, dass sie so eine Angst hatten, wieder irgendwo ins Gefängnis zu kommen, dass die meisten tatsächlich erst 89 nach der Friedlichen Revolution über ihre Vergangenheit gesprochen haben. Ne? Also ich habe ja einen Insassen gehabt, da hat dann die Frau sich gewundert, warum er so gut Knopflöcher oder so nähen kann. Und dann hat er gesagt, ja, er war da dann in der Schneiderei. Und das hat die irgendwie 20 Jahre später erfahren, diese Geschichte. Ja? Also die haben das selbst ihren nächsten Menschen, die sie dann nach der Haft kennengelernt haben, nie erzählt. Der Historiker Falco Werkentin und der Publizist Karl Wilhelm Fricke haben sich nach dem Ende der DDR mit dem Thema Waldheim intensiv beschäftigt. Das Strafvollzugsmuseum hier in Waldheim ist jetzt 28 Jahre alt. Herr Niklaus, aus Ihrer Sicht ist eigentlich alles bekannt? Der größte Schatz, den es gibt, das sind halt diese Akten, die es noch im Bestand gibt, aus der alten Zeit von 1716 bis 1945. Und dann gibt es auch Akten aus den Folgejahren. Und es gibt schon mal eine Zusammenstellung aus den über 300 Jahren, wie eine Art Geschichtsabriss, wo wir halt viel auch über die Zeit 1950 hatten. Also es gibt da noch viel in den Archiven. Es gibt auch ein sehr wertvolles Buch, das hat der Wolfgang Eisert geschrieben, 1993, die Waldheimer Prozesse. Dort kann man eigentlich die meisten Informationen rausziehen, bis auf das, wo Schweigepflicht vorherrschte. Frau Ares, viele Historikerinnen und Historiker haben sich nach dem Ende der DDR ebenfalls mit Waldheim intensiv beschäftigt. Ganz allgemein, gibt es jetzt noch weiße Flecken? Ja, es gibt ja immer weiße Flecken. Also was ja für mich immer so ganz augenscheinlich ist, ist, dass wir ja über ganz viele Facetten, über einzelne Themen Bescheid wissen. Aber wenn mich mal ein Journalist fragt, Frau Ares, wie viele politische Häftlinge gab es denn? Dass ich da gar keine Antwort habe. Weil so ganz genau wissen wir es nicht, ja. Und es gibt ja auch, sagen wir so, Mischdelikte, wenn wir dann so zu so einem Paragraphen kommen wie 249, das ist Asozialität. Da würde man dann vielleicht gar nicht sagen, das ist ein politischer Paragraph, aber dass eben Leute, die irgendwie, weil sie einen Ausreiseantrag gestellt haben, dann eine Woche nicht arbeiten gegangen sind, dann dafür inhaftiert wurden, ja. Also da gibt's so viele Mischformen und ich würde sagen, dass aber gerade auch diese Anfangszeit, diese sowjetische Besatzungszeit, diese von mir vorhin erwähnten Haftkeller des sowjetischen Geheimdienstes, die es überall gab, das war nicht einer in der Stadt, sondern meistens in irgendwelchen Villen. Darüber ist relativ wenig bekannt, weil wir da auch nicht so einen guten Aktenzugang haben. Deshalb gibt es schon auch noch weiße Flecken. Wir wissen längst über diese Zeit, gerade diese wilde Anfangszeit der Nachkriegszeit bis in die 50er Jahre, doch relativ wenig. 5 Jahrzehnte nach den Prozessen scheiterte der DDR-Staatssozialismus endgültig. Nach der Wende wurde ja von den Opferverbänden des Stalinismus eine juristische Aufarbeitung gefordert. Frau Ares, konnte denn die bundesdeutsche Justiz diese Erwartungen in Bezug auf Waldheim überhaupt erfüllen? Also es gab ja Prozesse auch gegen einige Juristen in den Waldheimer Prozessen, die dann auch verurteilt wurden, zwar nur zu Bewährungsstrafen, aber es gab dadurch immerhin eine öffentliche Aufmerksamkeit und man musste sich mit diesen Themen auseinandersetzen, wie man damals umgegangen ist. Wir haben aber das grundsätzliche Problem mit dem Einigungsvertrag, dass wir das Rückübertragungsverbot haben, also dass wir Straftaten, die sozusagen im bundesrepublikanischen Recht eine Straftat wären und in der DDR keine Straftat waren, dass das schwierig ist, zur Anzeige zu bringen. Aber es gibt dennoch auch Möglichkeiten in diesen extremen Fällen der Rechtsbeugung, das nachzuweisen. Das ist auch versucht worden. Ich finde das wichtig und ich finde das auch immer schwierig, wenn auch gerade manche Betroffene sagen, dass die juristische Aufarbeitung vollkommen gescheitert ist, weil das ist sie nicht. Es ist einfach der Versuch, bestimmte Dinge aufzudecken, ist deshalb wichtig, weil es gab eben eine Beweiserhebung, es gab öffentliche Anhörungen und diese Dinge, die bleiben einfach, die sind verschriftlicht, die kann man nachlesen und vielleicht wurden nicht alle abgeurteilt, wie man sich das gewünscht hätte, aber ich denke, es muss auch in der Gesellschaft ab einer bestimmten Zeit, nach dieser Zeit, auch so eine Art Rechtsfrieden geben, dass man auch mal schaut, es haben ja auch manche sich verändert, schauen jetzt vielleicht auch kritisch auf das, was sie getan haben und dass man den Menschen auch eine zweite Chance gibt. Ja? Also ich finde das immer schwierig. Wir sind jetzt 35 Jahre nach der deutschen Einheit und man über Menschen, die früher als Täter aktiv waren, immer noch so denkt, als ob sie das immer noch wären. Ja, aber ich finde es wichtig, die Dinge beim Namen zu nennen und so ein Relativismus finde ich ganz schwierig. Und jeder, der in der DDR Schuld auf sich geladen hat, der sollte irgendwie offen dazu stehen. Und das muss man eben einfach auch benennen. Aber ich bin schon dafür, dass man auch mal eine zweite Chance bekommt. Eine der Angeklagten war Ilse Kühne. Sie gehörte zum damaligen Richterkollegium in Waldheim. 1993 wurde sie vor dem Leipziger Landgericht angeklagt. Und bei diesem Prozess zeigte sich deutlich, wie stark noch immer die DDR-Propaganda über die Vorgänge in Waldheim wirkte. Vom Urteil berichtete erneut der Mitteldeutsche Rundfunk und dann so. Freiheitsberaubung, Rechtsbeugung und versuchter Totschlag, so bezeichnete das Gericht, was die ehemalige Richterin Ilse Kühne in Waldheim tat. Aus sowjetischen Internierungslagern 1950 an die DDR übergeben, wurden rund 3500 angebliche und auch tatsächliche Kriegsverbrecher in 3 Monaten schuldig gesprochen. Eine Verurteilungsmaschinerie lief, an der Ilse Kühne als Vorsitzende einer großen Strafkammer beteiligt war. Ihre elementarsten Verstöße gegen damals geltendes Recht. Es gab keinen gesetzlichen Richter, auch bei drohender Todesstrafe, keine Verteidiger, keine Öffentlichkeit im Gerichtssaal. Entlastende Beweisanträge wurden mit dem unglaublichen Argument abgeschmettert, sie dienten doch nur der Verteidigung. Nach Ansicht der heutigen Richter verhängte die Verurteilte unmenschlich harte Strafen, ohne mit der Wimper zu zucken. Und sie wusste auch, was sie tat. Die Freispruchstrategie der Verteidigung, Ilse Kühne habe aufgrund ihrer mangelhaften Ausbildung das Unrecht nicht erkannt und gewollt, fiel sang- und klanglos durch. Jedoch kein Unrechtsbewusstsein bei der Verurteilten. Ob ich bereue, das hat mit Bereuen doch nichts zu tun. Ich habe damals meine Pflicht getan und bin nicht der Meinung, dass ich das Recht gebrochen habe. Selbst unter den Nazis 2 Jahre inhaftiert, hatte sie in ihrem letzten Wort unter Tränen die Gräuel geschildert, die sie in dieser Zeit erfahren hatte. Ihr Standpunkt, sie habe in Waldheim Recht im Namen der Millionen Opfer gesprochen. Die Urteile sehen heute hoch aus, das verstehe ich von ihrer Sicht und Sicht des Gerichts. Aber denken Sie daran, dass damals die Faschisten uns Millionen Menschen umgebracht haben und unheimliches Leid verursacht haben. Und diese Menschen standen dann bei uns vor Gericht. Und davor sollte man Deutschland nicht schützen, wo man wusste, in Westdeutschland haben sie keinen einzigen Richter verurteilt, nicht einen einzigen Staatsanwalt. In Waldheim wollte sie jedoch gar nicht wissen, ob sie wirklich diese Menschen vor sich hatte. Unrecht wurde pauschal mit Unrecht vergolten. Dass das Strafmaß mit 2 Jahren auf Bewährung relativ mild ausfiel, hat 2 Gründe. Zum einen sei die Verurteilte nur ein kleines Rädchen in einer großen Maschine gewesen. Zum zweiten wurde ihr das verhängte und später nicht vollstreckte Todesurteil nicht als Mordversuch, sondern nur als versuchter Totschlag angerechnet. Einen menschenverachtenden Vernichtungswillen, wie der Staatsanwalt, sah das Gericht nicht. Ilse Kühne habe vielmehr geglaubt, sie mache mit wirklichen Nazis kurzen Prozess. Zum Vorwurf der Siegerjustiz, der Saal war voll von Sympathisanten der Verurteilten, erklärte der Vorsitzende Richter, wenn das Siegerjustiz ist, bin ich stolz darauf. Er sei der einzige unter 5 Richtern aus dem Westen, diese Taten seien in allen Systemen strafbar gewesen und zur Tatsache, dass in der Altbundesrepublik kein einziger Nazi-Richter verurteilt wurde, kam der Satz, er wolle diesen Fehler nicht wiederholen. Also, vor über 30 Jahren waren die Vorgänge hier in Waldheim noch immer Anlass für politische Debatten. Herr Niklaus, hier in Waldheim gibt es das Strafvollzugsmuseum. Da sind die Prozesse ein Teil der Ausstellung. Wie hat man denn hier auf dieses dunkle Kapitel der DDR-Justiz reagiert? Es gab natürlich Nachfragen im Rahmen der Eröffnung des Museums bei Führung. Da merkt man dann, wie viel oder wie wenig Menschen überhaupt darüber wissen. Dann geht es halt wie mir, bevor ich mich damit beschäftigt habe. Und ist natürlich auch ein gewisses Entsetzen da, was dieser junge Staat dann hier, ich nenne es mal schon, veranstaltet hat mit diesen Gefangenen. Ja. Man kann daraus lernen, ja, besonders auch dadurch, dass wir ja nicht nur das Museum betreiben, sondern wir arbeiten ja auch in dieser Einrichtung, wir haben es heute mit Gefangenen zu tun und da kann man daraus lernen, wie man mit Menschen umgeht, ja. Doch immer gibt es ja hier in den neuen Ländern einen erbitterten Streit über die Frage, ob die DDR ein Unrechtsstaat war. Mit Blick auf die stalinistischen Jahre wird man das nicht bestreiten können. Aber Frau Ares, gilt denn das für die folgenden Jahrzehnte auch noch? Ja, na, auf jeden Fall. Und für mich ist das ein bisschen eine bizarre Diskussion, die ich eigentlich auch nicht verstehe, weil gerade wenn man sich auch mit der politischen Strafjustiz in der DDR ein bisschen beschäftigt, dann sieht man ja, dass eigentlich bis zum Schluss der DDR auch Paragraphen entwickelt wurden, diese sogenannten Gummiparagraphen, die es natürlich den Machthabern sehr einfach machten, Leute hinter Schloss und Riegel zu setzen. Und es gab ja, das ist ja so ein bisschen lustig und das wissen ja viele gar nicht, es gab ja nicht mal eine Verwaltungsgerichtbarkeit in der DDR, die wurde ja 52 abgeschafft. Ja, also ich konnte ja sozusagen, hatte ja gar kein juristisches Mittel, um gegen staatliche Anordnungen oder staatliches Agieren etwas dagegen zu setzen. Ja, es gab ja in der DDR bloß diese aberwitzigen Eingaben, die man schreiben konnte und dann darauf gewartet hat, ob da mal jemand reagiert. Aber ich habe ja gar kein Rechtsmittel gehabt gegen staatliches Handeln vorzugehen. Und allein das, dass dieses Instrument abgeschafft wurde, zeigt mir doch, dass es gar keinen Rechtsstaat gab. Umso wichtiger ist die Erinnerung an eine Zeit, als sich schon sehr früh zeigte, dass die DDR-Staatsführung nicht gewillt war, grundsätzliche demokratische Regeln wie Rechtsstaatlichkeit oder Meinungsfreiheit zu akzeptieren. Fake News und Verschwörungserzählungen waren damals bereits ein Teil der ideologischen Auseinandersetzung und sie sind es heute immer noch, allerdings mit sehr viel feineren Mitteln. Das war die MDR-Kulturwerkstatt. Ich danke Nancy Ares, sächsische Landesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur und Ingo Niklaus vom Sächsischen Strafvollzugsmuseum in Waldheim. Am Mikrofon verabschiedet sich Uli Wittstock. In der ARD-Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, Dokus und Reportagen. Zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.